Jeder hat mich ausgelaucht, hat über der Scheiß gepresst und verkauft, aha, Kali, Digga. MP3-Rapper sind, ficke deine Hurenfreundin aus dem Sting. Mein Shit mit Junkie bald international, dann musst du 3,95 für ne Single bezahlen. Ich lebe meinen Traum und sterbe dafür. Tut mir leid, dass ich sie schon wieder derbe verführ. Das ist immer noch, ich mach was ich will. Fang an zu rappen, du willst dein Maul und ist still. Du willst battlen, Opfer, geh woanders hin. Wieso muss ich dir erklären, dass deine Scheiße stimmt? Kauf mein Take, Ghetto Rockstar. Ich box dich eiskalt durch dein Ghetto-Opfer. Digga, klick das, friss die Hookline. Ich lauf in deine Hood rein, denn es muss sein. In meiner Hand ist ein Stift, eine mächtige Waffe, lade nach, ziel auf dich, du hässlicher Affe. 2011 kann die Junkie Ghetto Rockstar, uns gibt dir das Mixtape, sonst bist du nur ein Opfer. Ich muss weiter schreiben, weil ich nie genug bekomme. Therapiere meine Seele, zieh am Blatt, blick Richtung Sonne. Spann den Mixmuskel an und sprenge die Handschellen. Stimme die Handeln, bin exklusiv die Handschellen. Junkie kommt und deine Dreckshut brennt. Was? Stift und Papier, Klick, Text, Dokument, du bist ein Spast. Doch das sollte selbstbewusst sein. Ich sag dir, was dir fehlt, Ehre, Stolz und Selbstbewusstsein. Wir sind ein Durchfall, Junge, niemand will dich haben. Und Freunde hast du auch nicht, jeder zweite will dich schlagen. Schuss mit den Faxen, das hier ist nicht Disneyland. Junkie kommt mit Candy, Digga, jetzt wird deine Bitch gebannt.